ist der Heilige Geist nur für die Apostel gesandt worden. Der Heilige Geist ist für die ganze Kirche und für jede gläubige Seele gesandt worden. Die gläubige Seele, eben, dann muss man gesagt haben, für die Firmung insbesondere, ja, überhaupt für unsere Heiligung insbesondere, das Sakrament der Firmung, und für die ganze Kirche gleichzeitig.